Test 1, Teil 4. Du hörst ein Interview. Du hörst den Text zweimal. Wähle für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lies jetzt die Aufgaben 16 bis 20. Hallo, liebe Freunde. Hier ist eure beliebte Sendung Jugendspaß. Unser Thema heute ist Fremdsprachen lernen und Ferien machen. Da gibt es interessante Möglichkeiten, gerade für Jugendliche. Zuerst aber ein paar Takte Musik. Im Studio habe ich Ralf bei mir. Er hat im letzten Sommer die Erfahrung mit Europacamp gemacht. Erzähl mal, Ralf, was ist eigentlich ein Europacamp? Europacamp. So heißen Feriencamps für Jugendliche ab 14. Dort kann man eine Fremdsprache lernen, aber gleichzeitig auch Ferien machen. Man muss dafür nur ein bisschen im Camp arbeiten. Lass uns das mal genau erklären. Wie verbringen die Jugendlichen ihre Zeit dort? Bei mir war das so. Diese Feriencamps sind in Italien, Österreich und Spanien. Ich war im Feriencamp in Italien. Dort hatte ich jeden Vormittag von 10 bis 12 einen Sprachkurs auf Italienisch. Mittags von 14 bis 16 Uhr musste ich mit den Kindern im Camp spielen und an ihren Aktivitäten teilnehmen. Dann hatte ich frei. Und mit den Kindern hast du Italienisch gesprochen? Ja, ich hab's zumindest versucht. Wenn es nicht ging, habe ich eben mit Händen und Füßen gesprochen. Das geht ja auch. Wann finden denn diese Feriencamps statt? Im Juli und August. Das Wetter ist dann meistens schön und man kann auch Ausflüge machen und das Land kennenlernen. Das finde ich am interessantesten. Und was kostet so ein Feriencamp? Das kostet so gut wie nichts. Man bezahlt nur sein Ticket, um in das Land zu reisen, wo das Feriencamp ist. Natürlich braucht man auch etwas Taschengeld. Essen und Wohnen kosten aber nichts. Und die Ausflüge? Die kosten auch nichts. Ralf, herzlichen Dank für die Informationen.